Abschnitt 5 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Einzige. Wie ist ganz mein Sinn befangen, einer anzuhangen, diese eine zu umfangen, treibt mich einzig nur Verlangen. Freude kann mir nur gewähren, heimlich diesen Wunsch zu nähren, mich in Träumen zu betören, mich in Sehnen zu verzehren, was mich tötet, zu gebären. Widerstand will mir nicht frommen. Fliehen muß ich, neu zu kommen, zürne nur, mich zu versöhnen, kann mich ihrer nicht entwöhnen, muß im lauten Jubel stöhnen, in den Becher fallen Tränen, ich versink in träumrisch Wähnen, höre nicht der Töne Reigen, wie sie auf und niedersteigen, Wogen schwellen Well in Welle, sehe nicht der Farben helle Strömen aus des Lichtes Quelle, mich begrüßen Frühlingslüfte, küssen leise Blumendüfte, doch das all ist mir verloren, ist für mich wie nicht geboren, denn mein Geist ist eng umfangen von dem einzigen Verlangen, eine zu erlangen. Hungrig, in der Zahl der Gäste sitz ich bei dem Freudenfeste, das Natur der Erde spendet, frage heimlich, ob's bald endet, ob ich aus der Gäste reigen dürft dem eklen Mahl entweichen, das verschwendrisch andere nähret, mir nicht einen Wunsch gewähret. Eines nur mein Sinn begehret, eine Sehnsucht mich verzehret, eng ist meine Welt befangen, nur vom einzigen Verlangen, was ich liebe, zu erlangen. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Alice Stein.